Okay, I'd like you to turn to Acts chapter 3. Ich möchte das hinschlagen zur Apostelgeschichte 3. And we'll continue in our series. Und wir werden weitermachen in unserer Serie. And tie it into our present state of the church. Und werden das verbinden mit dem Punkt, wo wir uns, an dem wir uns in der Gemeinde befinden gerade. Okay, Father, thank you for this time. Vater, danke für diese Zeit. Bless these words. Segne diese Worte. In your presence. In deiner Gegenwart. And in the name of Jesus. Im Namen Jesu. We ask. Amen. Amen. Today is a very, very special day. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag. It's a milestone in our church. Es ist ein Meilenstein in unserer Gemeinde. We've been through this a number of times now. Und wir sind jetzt schon einige Male durch solche Übergänge durchgegangen. When we moved from Krihubergasse here. Wir von der Krihubergasse dann hierher gezogen sind. Maybe 90 people, 100 people. Da waren wir vielleicht 90, vielleicht waren wir 100 Leute. And we jumped from this building was four times as much space. Und dieses Gebäude war 14 mal größer von der Fläche her als das vorherige. From what we rented. And our rent went from we paid 12,000 shillings a month. 12,000 shillings a month that time rent for everything we used. Damals haben wir 12,000 Schilling bezahlt für alles, was wir da benutzt haben. And we were jumping to over 80,000 shillings a month rent. Und vom 12,000 Schilling Miete sind wir auf über 80,000 Schilling Miete hier. When I signed with Markus, unterschrieben habe mit dem Markus, I thought, what in the world are we doing? Nur gedacht, oh Gott, was in der Welt machen wir hier? Are we going to survive this thing? Werden wir das überleben? We had every idea of what we could rent to other churches. We were so freaked out. Wir waren das so, also echt. But we had no other way to go. Aber es gab keinen anderen Weg. There was no other way. Es we had to go this way. Andere Möglichkeit. Wir mussten diesen Weg gehen. We had flea markets. Wir haben Flohmärkte gemacht. And we had ideas of renting the chapel in the afternoon to other churches. Wir hatten alle möglichen Ideen da vorgeschlagen, dass man vielleicht den Gemeindesaal irgendwie vermietet an andere Gemeinden. And finally, Marcus said, "You know what? I don't think we're going to have to." Und plötzlich sagte Markus, ich glaube, wir brauchen das gar nicht. I think we're going to make it. Ich glaube, wir werden das schaffen. I think as a church, we're going to make it. Ich glaube, als Gemeinde werden wir das schaffen. And we're going to need all the room that we have very quickly. Und wir werden sehr schnell alle Räumlichkeiten brauchen, die wir nur haben. And we did. Und so geschah es auch. And we paid the bills. I don't even know how. We just und wir haben die Rechnung bezahlen können. Ich weiß nicht wie. And we rose to the occasion. Und wir sind damit gewachsen, mit den Möglichkeiten. And we filled every room. Und wir haben jeden Raum auch ausgefüllt. Even we're using the build like 95% of the building has been used twice. Also 95% des Gebäudes wird einfach doppelt benutzt. Now we're at another step. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt. We have the whole building. Jetzt haben wir das ganze Gebäude. And this is a big step. Und das ist ein großer Schritt. This is not a moment where we can waver. Und das ist kein Moment zum Zögern. Yeah, it's big. It's risky. Ja, es ist ein großer Schritt und der mag Risiken haben. We've been through this before. Aber wir haben das schon erlebt. When my wife and I came over, it was a huge risk. Als meine Frau und ich praktisch hierher kamen, es war ein großes Risiko. We came over with no support. We just lived from day to day. Wir kamen hierher ohne Unterstützung und wir lebten von Tag zu Tag. And we have people here that will testify to that. Und es gibt Leute hier, die das bezeugen können. The move to Krihubergasse was a big move. Der Schritt in die Krihubergasse, das war ein großer Schritt. Can we afford this little cellar? Können wir uns da diesen Keller leisten, dieses Souterrain? Can we afford 12,000 shillings a month rent? Wow. 12,000 Schilling im Monat, können wir uns das leisten? Are we going to make it? Das werden wir nicht schaffen. And then we move to 80,000. It's like, are we going to make it? Der Sprung auf 80,000. Wenn wir das schaffen? Next month the credit starts on this building. Im nächsten Monat beginnt der Kredit beziehungsweise die Rückzahlung des Kredits für dieses Gebäude. And I think, are we going to make it? Und wieder denke ich, boah, werden wir das schaffen? We're going to make it. Wir werden es schaffen. Because we have that kind of quality people with us. Weil wir diese Qualität von Leuten auch bei uns haben. And God has never called us to do something that we can do. Und Gott hat uns nie dazu berufen, etwas zu tun, was wir selbst tun He's könnten. He's always called us to do something that only He can do. Er hat uns immer zu den Dingen berufen, etwas zu tun, was nur er tun kann. And let's look at Acts chapter 3 now. Und so schauen wir auf Apostelgeschichte 3. This is after the miracle happened with the lame man. Wir befinden uns jetzt nach diesem Wunder, was da geschah mit diesem Lahmen. While the beggar held on to Peter, verse 11, and to John. Vers 11. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, all the people were astonished. Lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen. Verse 12. Vers When 12. Peter saw this, he said, "Men of Israel." Als es aber Petrus sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel. Why does this surprise you? Was verwundert ihr euch darüber? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we have made this man walk? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. That's what it's all about. Darum geht es. When we finish this story, we better be saying it's all about Jesus. Wenn wir diese Geschichte abschließen, dann ist es besser, wenn wir sagen, ja, das war nur um Jesu willen. When my wife and I came over and the people who said they would sponsor us did not sponsor us. Als wir dann hierher kamen mit meiner Frau und die Leute, die gesagt haben, sie würden uns unterstützen, uns nicht unterstützen. It was an opportunity to experience the fact that it's all about Jesus. Es war die Gelegenheit, einfach zu erleben, dass es wirklich ganz um Jesu willen ist. That Jesus would do it. Jesus würde es tun. And the path that he's chosen us to walk, und der Pfad, den er für uns bestimmt hat, auf das wir in ihm laufen, is not a path that we can accomplish by our own power. Das ist kein Weg, den wir da gehen können in unserer eigenen Kraft or our own godliness. Oder in unserer eigenen Frömmigkeit oder Gottseligkeit. Now it's interesting, he said, why are you surprised? Warum seid ihr so überrascht? You think that we did this from our own power? Denkt ihr, dass wir das aus eigener Kraft gemacht haben? Do you think that we did this through our own godliness? Denkt ihr, dass wir das durch unsere eigene Frömmigkeit erreicht haben? They were godly. Sie waren. And godliness is walking with God. Sie waren fromm, sie waren im Wandel mit Gott. But this was more than our walk with God. Das war aber mehr als ein Wandel mit Gott. This is about his son Jesus Christ. Hier geht es um seinen Sohn Jesus Christus. This is about him building the church. Es geht ja darum, dass er die Gemeinde baut. This is not about us building the church. Da geht es nicht darum, dass wir die bauen könnten. The path that we have ahead is not our path. Der Weg, den wir da vor uns haben, ist nicht unser Pfad. Because it would not be the path I would choose. Denn das ist ja nicht der Weg, den ich wählen würde. I would choose a different path, less risky. Ich würde einen anderen Weg wählen, der vielleicht mit weniger Risiken behaftet wäre. More fun. Mehr Spaß. Less stress. Weniger Stress. More free time. Mehr Freizeit. And everything else. Und was uns noch einfällt. But God has chosen a path for our church. Aber Gott hat einen Weg für diese Gemeinde gewählt. And it's a path of opportunity. Und es ist ein Weg voller Gelegenheiten. When I first came here, I was 20, 24 years old. I was walking the streets of Austria, Vienna. Als ich hierher kam, war ich 24 Jahre alt und ich ging durch die Straßen von Österreich, von Wien. And it was my first trip here. Das war meine erste Reise hierher. And in my mind, I had such a burden. Und in meinen Gedanken, ich hatte so eine Last. And in my heart, I just pictured a lot of people coming to hear the word of God. Und ich konnte mir das so vorstellen. Es war vor meinen Augen viele, viele Menschen, die das Wort Gottes hören wollten. I just pictured the preaching of the sower and the seed. Und ich habe mir das vorgestellt, da zu predigen, der Seemann und der Same. And people just coming to hear what the Bible says. Und dass die Leute einfach herbeiströmen, um zu hören, was die Bibel sagt. Then I moved to Baden. Dann bin ich nach Baden gezogen. I didn't know anybody. Ich habe niemanden gekannt. Just me and Mary Murphy and my wife. Das war ich, Mary Murphy und meine Frau. Then Gerald came soon. Dann kam der Gerald. And I was walking through Baden and I walked by this building. Und so ging ich da nach Baden und ich ging an diesem Gebäude. And all these people started coming out. Und da kamen die ganzen Leute raus. And it was the Watchtower building. Und das war das Gebäude von den Zeugen Jehovas. It was the Jehovah's Witnesses. Zeugen Jehovas. And I stood next to the door and I watched all these Jehovah's Witnesses walk out. Ich stand daneben und schaute, wie ganzen die Zeugen Jehovas da rauskamen. And I thought, one day. Und ich sagte nur eines Tages. One day they're going to be walking out of a building. Eines Tages werden sie aus einem Gebäude herauskommen. That we will have. Das wir and haben And I stood werden. There and I said, God, what would I give to see this? Was würde ich geben wollen, um zu sehen, where people are coming and worshiping Jesus Christ, dass Menschen tatsächlich Jesus Christus anbeten. I'd give anything. Würde alles dafür geben. Well, you know what? He asks everything. Aber wisst ihr was? Er bittet auch sometimes um alles von uns. You think, maybe I shouldn't have said that. Also manchmal denke ich, oh, das hätte ich lieber nicht sagen and sollen. And yet, compared to what our brothers and sisters are facing in the world, we're actually facing not much. Aber verglichen mit dem, was unsere Geschwister in der Welt erleiden müssen, sind wir eigentlich nicht mit viel konfrontiert. Our biggest problem is that the devil comes in and blows everything out of proportion. Unser größtes Problem ist, dass der Teufel hineinkommt und alles verzerrt und nicht mehr die richtige Balance our greatest da ist. Enemy is ourselves. Unser größtes Problem ist, sind wir selbst. We start talking because we have nothing else to do. Wir fangen an zu reden, weil wir nichts anderes zu tun haben. We don't have the jihad throwing hand grenades through our windows. Und wir haben hier keinen Jihad, der vielleicht Handgranaten durch unsere Fenster wirft. Till now we don't have anybody that's been killed on their way to service. Bis zum heutigen Tag haben wir niemanden, der vielleicht auf dem Weg zum Gottesdienst umgebracht worden ist. No one on our worship team has died yet. Niemand hier auf dem Anbetungsteam ist verstorben. Pastor Jeff from Indonesia had one of his worship team members beheaded by the jihad. Pastor Jeff aus Indonesien, dem wurde einer seiner Leute vom Worship-Team einfach enthauptet. God has set a path before us. Gott hat uns einen Weg bereitet, der liegt vor uns. And that path has been tailor-made by God. Dieser Weg ist also maßgeschneidert von Gott, to bring glory to Jesus. Um Jesus Herrlichkeit zu bringen. Not to bring glory to us. Die Herrlichkeit und der Ruhm, der gebührt nicht uns. Now 1 Corinthians chapter 3, if you turn there with me, 1. Korinther Kapitel 3, wenn er vielleicht mit uns hinschlagt. Paul talks about the problems that we face when the focus is not on Christ but on people. Dann spricht Paulus über die Probleme, die entstehen, wenn wir uns nicht auf Gott konzentrieren, sondern nur auf die Leute. Okay, 1. Corinthians chapter 3 verse 1. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 1. I'm just going to read a little bit, concentrate on it, it's very important. Also ich lese es einfach so ein bisschen und konzentriert euch, es ist sehr wichtig. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Mere infants in Christ. Als zu Unmündigen in Christus. I gave you milk. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben. Not solid food. Nicht feste Speise. You know what solid food is? Wisst ihr, was feste Speise ist? Solid food is when I see Jesus in everything. Feste Speise ist, wenn ich Jesus in allem sehe. Solid food is rejoicing in tribulation. Feste Speise ist, wenn ich mich erfreue, selbst in der Trübsal. Solid food is in everything give thanks for. This is the will of God. Feste Speise ist, wenn ich in allem Dank gebe, denn das ist der Wille Gottes. Solid food is all things are for our sakes. Wenn ich sage, ja, alle Dinge sind um unser Willen. Solid food is see Jesus in everything. Feste Speise ist, Jesus in allem zu sehen. And stop crying like a baby. Und aufzuhören, wie ein Baby da zu schreien. God has made the path. Gott hat den Weg bereitet. God brought Israel through the wilderness. Gott brachte Israel durch die Wüste. It was a 14-day walk to the promised land. Das war nur ein Spaziergang, 14 Tage in das verheißene Land. And they wandered for 40 years in the wilderness. Aber sie irrten umher für 40 Jahre in der Wildnis. Because they never stopped sucking on the bottle. Denn sie haben nie aufgehört, von dem Fläschchen zu trinken. You know what babies are like? They're just crying all the time. Wisst ihr, wie Babys sind? Sie schreien die ganze Zeit. They're yapping all the time. Sie schreien die ganze Zeit. When we go downstairs, are we gonna cry? Wenn wir da runtergehen, werden wir so schreien? No, we will not. Nein, werden wir nicht. We're gonna go forward. Wir werden vorwärts gehen. And we're gonna walk down there in faith. Und wir werden runtergehen. Und wir werden hinuntergehen im Glauben. Now I've traveled the Atlantic coming from America to Austria. I don't know 50 times already. Und ich bin vielleicht schon 50 Mal hin und her geflogen über den Atlantik. There's something I experience. Und da gibt es etwas, was ich da erfahren habe. When I come back. In dem Moment, wo ich zurückkam. I experience this incredible attack against me. Ich habe da diesen Angriff immer gespürt, der gegen mich If war. If I don't recognize it. Und wenn ich es dann nicht erkenne and anticipate it, und es einfach vorwegnehme, it takes me two weeks to recover once I'm back. Dann braucht es 2 Wochen, bis ich mich davon erholt habe, einfach nur, dass ich wiedergekommen bin. People pick me up at the airport and I think, what am I doing here? Und Leute, sie holen mich ab am Flughafen, ich denke, was mache ich eigentlich hier? I'm on the girdle and I think, what am I doing here? Und am Gürtel und denke mir, Was mache ich eigentlich hier? I lay back in bed and what am I doing here? Bin im Bett und denke mir, was mache ich eigentlich hier? You come to the church, think, what am I doing here? Komme in die Gemeinde und denke mir, was mache ich eigentlich hier? Before I realize, 2 Wochen, bis ich da wieder realisiert habe, what I'm doing here. Was ich eigentlich hier mache. And then I just said, you know what? I'm tired of this. Und dann sage ich mir, eigentlich habe ich es satt, ich bin müde. And I said, when I start going to the airport, I say, I'm going to Austria, I'm a missionary. Also wenn ich da zum Flughafen gehe in Amerika, sage ich, ich gehe nach Österreich, ich bin ein Missionar. No time for sentimentality. I've got a job to do. Ich habe keine Zeit für Sentimentalität, ich habe da mein Werk zu tun. In December, my mother said to me, im Dezember sagte meine Mutter, Robert, go back and finish what you started. Da sagte meine Mutter, Robert, geh da hin und mach fertig. I was feeling sorry for myself. Ich habe mir dann ein bisschen selbst mitleidet. My mother says, you go back and finish what you started. Sohn, du gehst dahin und du machst das fertig, was du gemacht Thanks, hast. Thanks, Mom. I needed that. Danke, Mama. Das habe ich gebraucht. And there's a mindset. It's so different. You go to the airport. Und das ist ganz andere Ausrichtung dann. Du gehst zum Flughafen. You get on the plane. Du setzt dich rein ins Flugzeug. You say, I've got a mission. Ich habe eine Mission. I've got people to love. Da sind Leute, die ich We've lieben möchte. People to win to the Lord. Und da gibt es Leute, die gewonnen werden I've müssen got für den a short Herrn. Time on earth. Ich habe nur eine kurze Zeit hier auf let's der Erde. Let's just grow up and get to it. Lass uns aufwachsen und dran in die Arbeit. I get picked up at the airport. Werde abgeholt am Flughafen. Thank you. Auf geht's. Where Danke. Do we start? Jetzt geht's los. And you start driving out of the airport. Dann fährst du da weg vom Flughafen. And you think, I love it. Oh, I love ich liebe es. Ja. I'm back. Hier bin love ich. It. You see the girdle, you say, I love it. Ich liebe es. You see the taxi driver, you say, God bless him. Gott segne ihn, den Taxifahrer. It's interesting. You cross the Atlantic. Da auf der anderen Seite des Atlantiks. It's like a zone. Have you seen this? Everybody on the plane is nice, and suddenly you cross this like zone. Irgendwie ist da eine Grenze dazwischen. Alle im Flugzeug sind nett, und dann plötzlich kommst du hinein, überschreitest eine Grenze. I was waiting at the bathroom door, like my, gewartet, my, you know, like I gotta go to the bathroom so bad. Ich musste also wirklich ganz schnell auf Toilette. I'm the next one. Ich bin eigentlich der Letzte. And the lady says, "Sit down, because we're going into turbulence." Und dann sagt dann die Stewardess, setz dich nieder, wir haben jetzt Turbulenzen. I said, if we're going into turbulence, I better go to the bathroom now. Wenn wir dann die Turbulenzen jetzt kommen, ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt so auf die Toilette gehe. Went to the bathroom. Also ging ich in die Toilette. I come back out and she says, raus und sie sagt, would you do this on American Airlines? No! Würdest du das machen auf einer amerikanischen Flugzeuglinie? I said, Nein. I think I would have. Ich denke, ich würde es gemacht haben. Sure. Also sicher würde ich es gemacht haben. And I said, praise the Lord, I'm back. Preis den Herrn, ich bin wieder da. Like, we're back, ready for action. Auf geht's. Thank you. When we go downstairs, wenn wir da runtergehen, our greatest enemy is us. Unser größter Feind sind wir selbst. Are we going to be like the children of Israel? Werden wir das sein wie die Kinder von Israel? We come out, we rejoice, we pass through the Red Sea. Yeah! Wir sind da raus durch das right, Rote Meer. Man. Wir leben noch. Hey Leute, wir leben. Concrete floor? Beton? I don't know if I like this. Ich weiß nicht, ob ich das mag, so mit Beton. And then we begin to see every giant in the land. Dann werden wir jeden Riesen da sehen im Land. And what did Caleb say? Was hat Caleb gesagt? We are more than able. Wir sind mehr als fähig. And 10 of the spies says we are not able. 10 der Gesandten sagten, na, das packen wir nicht. I guarantee there will be people who say we are not able. Ich garantiere euch, es wird Leute geben, die werden sagen, na, dazu sind wir nicht in der Lage. We got bills coming in. Da kommen Rechnungen. This is real. Und das ist ganz real. We've taken a risk. Wir haben ein Risiko da auf uns genommen. We have a lot of room in this building. Wir haben da viel Platz in diesem Gebäude. We're at the same place we were 9 years ago. An dem gleichen Ort vor 9 Jahren. We already have to calculate that possibly we may have to rent out the cellar to some restaurant to pay the bills. Da haben wir schon überlegt gehabt, vielleicht müssen wir irgendwie den Keller da vermieten, um da irgendwie die Rechnung bezahlen zu können. But we don't have to. Aber das müssen wir nicht machen. We can rise to the occasion. Wir können da einfach wachsen mit dieser Gelegenheit. Just like we did the first, just like we did in all the stages. Das ist ja in allen Stadien so gewesen. Satan wants to project at us. Satan möchte uns da Projektionen geben. He wants to project fear. Er möchte uns Furcht einflößen. He wants somebody to say we are not able. Er möchte, dass jemand sagt, na, das schaffen And wir then nicht. A group of people over here say, we're not able. Where are they taking us? Oh, und dann sagen die Leute, na, das können wir wirklich nicht. We should have never left the upstairs. Wir hätten da oben einfach nie weggehen sollen. Well, we've set, there's some people like that at every stage. Und in jedem Stadium der Gemeinde gibt es solche Leute. When we were 50 people, someone said to me, als wir 50 Leute waren, hat jemand mir gesagt, why do we have to grow past 50 people? Warum müssen wir da wachsen? Noch mehr als 50. Yeah, because you're one of the 50, that's why. Weil du einer von den 50 bist. Deswegen. Let's just real quick and we'll close. Schnell, wir werden jetzt dann abschließen. How many people got saved in our church? Just raise your hand. Wie viele Leute wurden gerettet in unserer Gemeinde? Really straight up so we can see. How many people, rededicated their life to the Lord when you came to our church? Wie viele Leute haben ihr Leben neu Gott gewidmet, als sie hier in die Gemeinde kamen? Like you were saved, but you weren't really fervent for the Lord. Du warst errettet, aber du warst nicht wirklich in einem Feuer für Gott. How many people were fervent, but you needed a church family? You didn't have a church family to go to. Wie viele Leute haben ein Brennen im Herzen gehabt, aber sie hatten keine Gemeinde? And how many people feel that you've been blessed since you've been coming? Wie viele Leute denken sich, ja, ihr seid gesegnet, seit ihr kommt? So we all agree that Jesus is in the middle of this thing, don't we? Und wir stimmen alle überein, dass Herr Jesus genau in der Mitte von all diesem ist. The path he has laid out for us, dieser Weg, den er da vor uns bereitet hat, will never allow us to glory. Der wird uns nicht ermöglichen, dass wir uns selbst rühmen. You know, I wake up in the morning, I don't wake up like, wow, what a great day, you know? Ich wache morgens nicht auf und denke, ha, na was für ein super Tag. The first 10 seconds of my morning, 10 Sekunden meines Morgens, is fear. Ist Furcht. Every morning. Jeden Morgen. Because, weil 1 Corinthians 16:9, it says that God has opened a great door for us of opportunity. Gott hat eine große Tür für uns geöffnet, eine Tür der Gelegenheiten. But the adversaries are many. Aber die Widersacher sind viele. They are many. Die Widersacher sind viele. Every morning I have to take control. Und jeden Morgen muss ich da einfach die Kontrolle übernehmen über diese Dinge. In the Lord. Im Herrn. And say, God is big. God is great. Und sagen, Gott ist groß. The promises are there. Die Verheißungen sind da. This is God's call. Das ist Gottes Berufung. Wake up and let's go. Aufwachen hier. No time for sentimentality. Keine Zeit für Sentimentalität. Let's cross the wilderness into the promised land. Gehen wir durch die Wüste, direkt in das verheißene Land. And let's not murmur, let's not complain. Lass uns da nicht klagen, lass uns da nicht so rummurren. If you see a problem, wenn es ein Problem gibt, be part of the solution. Sei ein Teil der Lösung. We are going to face all kinds of challenges. Wir werden alle Arten von Herausforderungen auf uns zukommen. Everything will be thrown at us. Alles wird gegen uns geworfen werden. We have made it to this point. Aber wir haben es doch so weit geschafft. Praise the Lord. Amen. Preisen wir den Herrn. And we'll make it to the next point. Und wir werden es auch zum nächsten Punkt and lang erreichen. And when we have our last service downstairs, und wenn wir dann den letzten Gottesdienst haben unten, then we will say, dann werden wir sagen, how many people were here? Wie viele Leute waren hier? For the last service upstairs. Beim letzten Gottesdienst, als er noch oben war. Raise your hand. Hebt eure Hand. And we'll be raising our hand. Und wir werden unsere Hand heben. And you know what? Und wisst ihr was? We will be the minority. Und wir werden die Minderheit sein. Because there's a lot more people who don't know Jesus. Denn es gibt noch viele, viele Leute, noch viel mehr, there's die Jesus nicht kennen. A lot of people who need to rededicate their life to the Lord. Und noch viel mehr Leute, die einfach ihr Leben neu dem Herrn weihen müssen. And there's a lot of people who are looking for a church family. Und es gibt viele Leute, die einfach nach einer Gemeindefamilie suchen. So, let's keep depending on Jesus. Also lass uns weiterhin von Jesus ganz abhängen. If you want to keep reading the rest of this chapter, you can. Also wenn ihr den Rest lesen wollt von diesem Kapitel, 1. Korinther 3, Jesus is the foundation. Da geht es einfach nur darum, dass Jesus wirklich das Fundament ist. Let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you this morning. Danke dir heute früh. If we could look ahead, wenn wir da vorausschauen könnten, it wouldn't be good. Das wäre vielleicht nicht gut. If we could see the fruit, it would be good. Wenn wir die Frucht sehen könnten, dann wäre es gut. If we could see the challenges, we would be brought to fear. Wenn wir die Herausforderungen sehen, wir würden da vor Furcht erstarren vielleicht. But Lord, you are with us. Aber du bist bei uns. And you will be with us. Und du wirst bei uns sein. And we will cry our tears. Wir werden unsere Tränen weinen. But we will sow in tears and reap in joy. Wir werden Tränen säen, aber mit Freuden werden wir ernten. So, Lord, we thank you for this day. So Herr, danken wir dir für diesen this Tag. Last service here. Für diesen letzten Gottesdienst hier. Thank you for all of your faithfulness to bring us to this moment. Und wir danken dir für all die Treue, die uns hierher gebracht hat in diesem Moment. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Just lift your hand and thank the Lord. Hebt eure Hände und dankt dem Herrn. And just say with your mouth, thank you, Lord. Sag danke, Herr. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for your faithfulness, Lord. Thank you for this moment. Danke für diesen Moment. Maybe there's somebody here you've never received Jesus. Vielleicht ist jemand heute hier und Sie haben Jesus noch nicht empfangen. Pray with me. Beten Sie mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Wash me through the blood of Jesus. Wasch mich durch das Blut Jesu Christi. And receive me as your child. Und empfange mich als dein Kind. God cleanse me. Gott, reinige mich. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.